Achtung, Leute, seid mal still, hört mir alle gut zu. Viele Dinge in der Birne lassen mir keine Ruhe. Ich geh raus auf die Straße, denn da sind eine Menge Leute und sie wollen nur eins. Fette Beute, sie lauern und warten auf den fetten Deal. Von und hinten bescheißen, ja, das ist ihr Ziel. Ihr Spiel und sie spielen nicht gut, deine Feinde. So machen wir Schluss, wenn ihr wisst, was ich meine. Doch weiter geht's dann auf der Straße gen Westen, wo immer noch zu viele Platz unsere Luft verpesten. Im Osten machen Nazis ständig zu viel Stress. Bewaffne dich, Krieger, mach kurz im Prozess. Bote des Grauens ist gekommen. Mein Name Big B, hast du ihn vernommen? Vergiss ihn nicht, denn irgendwann, irgendwo komme ich zu richten, das ist halt so. Weil ihr es nicht versteht und so dreht sich die Welt weiter und weiter, doch wie lange, denn die Zukunft wird nicht erhalten, wenn wir nicht aufwachen und die Augen aufmachen. Die Masse der Leute kann sich Einfluss verschaffen, bewaffnen und dann ab auf die Straße zum Kampf. Die Fäuste erhoben, ja wir machen Dampf, aber ihr liegt rum und macht euch dick mit Drogen. Doch der Dealer hat euch nur mit euren Träumen betrogen, belogen, denn wer kann schon den Maßen genießen, denn die Drogen sind die Maße, die dein Leben vermiesen. Leider, leider geht's ab heutzutage und nun von Big wie eine letzte Frage. Macht euch diese Scheiße denn wirklich froh? Die Antwort breites Grinsen, das ist halt so.